Chronische und akute Probleme. Es gibt zwei Arten von Problemen, sowohl im Hinblick auf unseren Körper wie auch in den Organisationen. Chronische und akute. Chronisch bedeutet zugrunde liegend, ursächlich und anhaltend. Akut bedeutet schmerzhaft, symptomatisch, entkräftend. Wie wir Menschen können auch Organisationen chronische Probleme haben, die noch nicht akut sind. Eine Behandlung der akuten Probleme kann dazu führen, dass der ursächliche, chronische Zustand nicht erkannt wird. Vor einigen Jahren hatte ich ein faszinierendes Erlebnis, das diesen Punkt veranschaulicht. Einer meiner Freunde, Spezialist für kardiovaskuläre Medizin, war Leiter der Chirurgie an einem Krankenhaus in Detroit. Ich fragte ihn, ob ich den Ärzten mal einen Tag beim Operieren zusehen dürfe. Es war eine ungeheuer beeindruckende Erfahrung. Bei einem Patienten ersetzte mein Freund drei Gefäße. Danach fragte ich ihn, warum musstest du die Gefäße ersetzen? Warum hast du sie nicht einfach gesäubert? Er erklärte es mir in einer Sprache, die auch für mich als Laien verständlich war. Im Frühstadium kann man das, doch im Laufe der Zeit bauen die Ablagerungen sich so auf, dass sie schließlich Bestandteil der Gefäßwände werden. Nun hast du diese drei Stellen ja korrigiert. Ist der Mann jetzt außer Gefahr? Fragte ich. Mein Freund antwortete, Steven, es ist chronisch. Es ist überall in ihm. Er führte meine behandschuhte Hand so, dass ich die Gefäße fühlen konnte. Ich konnte tatsächlich spüren, wie brüchig die Wände waren. Immerhin hat dieser Mann regelmäßig Sport getrieben, sagte mein Freund. Dadurch hat er in begrenztem Maße einen Ersatzkreislauf entwickelt, durch den die Muskeln Sauerstoff bekommen, doch für diese drei verschlossenen Gefäße gibt es keinen Ersatz. Er kann immer noch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen, falls sich ein Blutgerinnsel bildet. Er hat eine fortgeschrittene, chronische Herzkrankheit. Nicht bei allen chronischen Zuständen gibt es akute Symptome. Krankheiten wie Krebs können sich, schon bevor sich die ersten akuten Symptome zeigen, so weit ausbreiten, dass es zu spät ist. Dass keine oberflächlichen Symptome zu sehen sind, bedeutet nicht, dass die Grundprobleme nicht existieren. Manchmal bekommen Leute einen Herzinfarkt, wenn sie ihren Körper plötzlich Stress aussetzen, indem sie beispielsweise nach dem ersten Wintersturm schweren Schnee schippen. Dass sie ein Herzproblem haben, erkennen sie erst, wenn der Stresszustand die akuten Symptome aufdeckt. Bei den Organisationen ist das nicht anders. Auch wenn es keine akuten Anzeichen dafür gibt, können sie ernste chronische Probleme haben, denn manche treten nicht in einem harten globalen Markt an, sondern in einem lokalen oder geschützten. Sie können finanziell durchaus erfolgreich sein, manchmal sogar sehr erfolgreich. Wir wissen aber alle, dass Erfolg relativ ist. Die Probleme der Konkurrenz könnten ja schlimmer sein. Warum sollte man sich da ändern?